Überhaupt? Überhaupt was? Das ist die Frage. Dann leg los. Ladies and Gentlemen, the Haufters live im Studio bei mir. Make some noise! Noise. Wow, wie kommt man auf die Idee, die großartigen Pornohefts zu covern? Das ist doch so ähnlich, wie wenn man Jimi Hendrix covert, oder ist es nicht so?